Die russische Gruppe für die Solidarität mit der TVRK gab am 29. September eine Erklärung ab, in der sie die Verstärkung der nuklearen Abschreckungskraft der TVRK unterstützte.